Ja, also als ich gefragt wurde, ob ich den Vortrag anlässlich des 8. März halten möchte, also haben die organisierenden Gruppen mich gebeten, hier Zitat, keine ideologische Indoktrination und keine Propaganda zu betreiben. Und ich habe gedacht, also schön wäre es, wenn ich das könnte, aber ich fürchte, das klappt aufgrund des Gegenstandes schon nicht. Also kann es feministische Propaganda geben? Ich kann den Skandal des Geschlechterverhältnisses und damit die Notwendigkeit feministischer Kritik weder einwandfrei beweisen, logisch deduzieren, noch kann ich überreden oder beeinflussen, ohne Zustimmung oder Bereitschaft derjenigen, die beeinflusst werden. Also ohne die Erfahrung des Leidens am Geschlecht kein Feminismus. So einfach und allgemein gesprochen gibt es ja grundsätzlich keine Propaganda, sondern nur die Vermutung derjenigen, die kein gesellschaftlich-politisches Problem sehen, dass es sich um welche handeln könnte. Propaganda hat meines Wissens das erste Mal die katholische Gegenaufklärung der Französischen Revolution vorgeworfen, weil sie sich nicht erklären konnte, wie und warum die ketzerischen, aufklärerischen Gedanken politische Realität geworden sind. Zwar nicht Propaganda, aber Inkonsequenz haben die ersten frauenrechtlerischen Kritikerinnen der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 der Jungen Republik vorgehalten. Wenn Menschenrechte auf der Gleichheit aller Freigeborenen beruhen sollen, haben sie gefragt, wie kann dann einer Hälfte der Menschheit die Teilhabe an ihnen versagt werden? Wenn Frauen als ebenfalls Freigeborene gelten, und daran bestand in der Aufklärung kein Zweifel, wie rechtfertigt sich dann die Ungleichheit? Es kann nur schlechte Gewohnheit, Tradition, die sich erst in Aufklärung verwandeln solle, Tyrannei, ganz allgemein böse Willkür sein, die die Herrschaft des Mannes begründet. Wenn die Gleichstellung nur eine Frage des Rechts ist, sieht die Abhängigkeit der Frauen wie ein Relikt des Mittelalters aus, das durch Aufklärung zu beseitigen ist. Also wäre es wirklich so, würde es nur vernünftiger Einsicht bedürfen, um den Missstand zu beseitigen, dann könnte es vielleicht feministische Propaganda geben. Für John Stuart Mill, Verteidiger der Rechte der Frauen, der 1851 über die ersten frauenrechtlichen Versammlungen in den Vereinigten Staaten berichtet hat, wird die dort geforderte Gleichheit vor dem Gesetz von Gewohnheit, Brauch und Vorurteil behindert. Also von Resten vorbürgerlicher Herrschaft, die, heißt es bei ihm, Ausdruck des Gesetzes des Schwertes seien. Das sei qua Aufklärung zu beseitigen. Durch gleiche Rechte und die Ausdehnung der Prinzipien bürgerlicher Gesellschaft auch auf das Geschlechterverhältnis. Das forderte bereits Olympe de Gouges 1791 in der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, in der sie jene Passagen, in denen im zwei Jahre davor verfassten Vorbild Mensch stand, durch Frau oder Frau und Mann ersetzt hat. So lautet der erste Artikel: Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Die sozialen Unterschiede können nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Die geforderte Gleichheit der Rechte beinhaltet nicht nur das Recht der Frauen auf Freiheit, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung, wie es im zweiten Artikel heißt, sondern reklamiert für Frauen dieselbe Fähigkeit zur Vernunft, die das Subjekt-Objekt der Menschenrechte besitzen muss, um ein solches sein zu können. Dass den Frauen als vernünftigen Wesen dieselben Rechte wie jene der Männer verwehrt werden, das hat de Gouges angeklagt im Nachwort der Erklärung als ein Überbleibsel, einen Rest des alten Regimes und damit schlecht für die Frauen und die bürgerliche Gesellschaft insgesamt. Und es sei ein Gebot der Vernunft und im Sinne der Vernunft, diesen Rest rechtsfreier Zeiten zu beseitigen. In einem weiteren auf die Frauenrechtserklärung folgenden Text, dem Entwurf eines Gesellschaftsvertrags zwischen Mann und Frau, plädierte de Gouges für die Ausdehnung des Vertragsprinzips auf das Geschlechterverhältnis als Ausweg aus der Misere. Also eine Misere, die de Gouges für die Frauen folgendermaßen beschrieben hat. Einst hätten die Frauen durch Intrige und Habgier heimlich Frankreich regiert, seit der Revolution bliebe ihnen nicht einmal mehr dies. Sie sind zu de Gouges ein Geschlecht, das früher verachtenswert war, doch, weil mächtig, geehrt wurde und das seit der Revolution ehrenwert, gemeint ist hier tugendhaft und mütterlich ist, doch verachtet wird, weil machtlos geworden. Gegen diese neue Ehrenhaftigkeit der Frauen bezieht de Gouges allerdings nicht prinzipiell Position, wie im Übrigen auch keine der anderen Autorinnen dieser Zeit, die für Frauenrechte schreiben. Die neue bürgerliche Weiblichkeit ist kein Gegenstand der Kritik, die daraus folgende Unterordnung und Geringschätzung der Frau jedoch schon. Die frauenrechtlerischen Kritikerinnen, also um so ein paar Namen zu nennen, nur Mary Wollstonecraft, Judith Sargent Murray, Theodor Gottlieb von Hippel oder Condorcet, also diese frühe Kritik an der Unterordnung von Frauen, diese Kritikerinnen der neuen bürgerlichen Gesellschaft, die in der Französischen Revolution in Europa ihren politischen Ausdruck findet, wendeten die eigenen Prinzipien dieser neuen Gesellschaft, also Freiheit und Gleichheit, gegen sie selbst. Also sie konnten mit dem Fortschritt gegen ihn sprechen. Damit haben sie zwar den politischen Kampf um die Rechte der Frau begründet, aber gleichzeitig auch den geschlechtsneutralen Schein des Rechts geteilt und übersehen, dass die ausgesprochen modern bürgerliche Position der Frauen eben keineswegs ein archaischer Rest vergangener Zeiten ist, sondern gerade von der bürgerlichen Gesellschaft selber geschaffen und reproduziert wird. Ja, seit der zweiten Frauenbewegung, die ja an einer Stelle eingesetzt hat, als alle diese frühen Forderungen nach gleichen Rechten, nach formaler Gleichstellung erfüllt waren und trotzdem zu sehen war, dass das nichts an der finanziellen, emotionalen und sexuellen Unterlegenheit und Abhängigkeit von Frauen ändert, seit diesem Moment ist deutlich, dass es nicht die Ungleichheit vor dem Gesetz ist, die die Weiblichkeit hervorbringt, dass die bürgerliche Gesellschaft ihr Gleichheitsversprechen den Frauen nicht einfach vorenthält. Weil als Bürgerinnen waren sie ja stets in die Gesellschaft der Freien und Gleichen eingeschlossen, von der sie als Differente im selben Moment ausgeschlossen sind. Soweit der Konsens jeder feministischen Kritik, die dann aber sehr unterschiedliche Antworten gibt, wenn es um die Frage nach dem Verhältnis von Ein- und Ausschluss und seinen Gründen geht. Ganz selbstverständlich ist es mittlerweile gegen alle Rechtfertigung von Weiblichkeit mit Natur oder Biologie, Natur als Gemachte zu begreifen. Womit das Versprechen verbunden ist, ist es gemacht, kann es auch verändert werden. Der Befreiungsschlag des Feminismus, der mit der Feststellung verbunden ist, dass die biologische Tatsache nicht nur nicht determiniert, sondern auch als solche gesellschaftlich konstruiert ist, das bedeutet, nicht das Schicksal, nicht die Biologie, nicht die Gene machen mich, sondern ich kann zumindest potenziell mich selber machen und damit meine Handlungsfähigkeit erringen und unter Beweis stellen. Damit ist der aktuelle Feminismus, trotz der längst erfolgten Kritik am Vernunftbegriff des 18. Jahrhunderts, nicht so weit von de Gouges entfernt, wie es aussieht. Weil indem sie, de Gouges, Wollstonecraft und so ein paar andere, dieselbe Fähigkeit der Frauen zur Vernunft postuliert haben, ging es ihnen ebenfalls um den Nachweis der Möglichkeit von Handlungsfähigkeit und Autonomie. Eine Gemeinsamkeit, also die Differenzen zwischen dem Jahr 1800 und 2011, lasse ich um des Arguments willen hier mal kurz unerwähnt, also eine Gemeinsamkeit scheint auch die Wirkungslosigkeit des Zurückweisens von Natur bzw. Schicksal zu sein. Also weil jede neue Forderung oder Veränderung scheint sofort wieder integriert zu werden. Also vielleicht habt ihr auch vor ein paar Monaten das Programm für einen sogenannten Männertag des Referats für Gleichstellung des AStA der Uni Hamburg gesehen. Auf dem Programm stand Sport, also für Männer, Sport, Kochen, gemeinsam Fußball schauen und ein Referat über Väterrechte. Und daran ist so deutlich geworden, dass Gleichstellung, so heißt ja das Referat, längst nicht mehr Parteinahme für Frauen bedeutet, sondern durchaus auch die Überschrift für politische Maßnahmen zur Legitimierung der Geschlechterdifferenz sein kann. Die Feststellung der Uneindeutigkeit des biologischen Geschlechtsunterschiedes, also Biologie sagt ja selber, das kann man nicht so klar sagen, wo das festzumachen ist, Also die Feststellung der Uneindeutigkeit des biologischen Geschlechtsunterschiedes scheint nichts grundsätzlich an der weiblichen Lebensrealität zu ändern. Im Gegenteil scheint das Wissen um die Konstruktion der Geschlechter eher dazu zu führen, dass sie umso verbissener auch konstruiert werden. Das Faktum einer weiblichen Bundeskanzlerin scheint nicht als Beweis zu taugen, dass Frauen sehr wohl können. Und genauso wenig scheint das neueste wissenschaftlich-theoretische Ergebnis zum Thema Uneindeutigkeit von Geschlecht, also zum Beispiel in der Biologie, nie ein wirksamer Beweis gegen Geschlecht zu sein. Also ich will sagen, diejenigen, die sich eigentlich von Beweisen beeindrucken lassen müssten, also die Wissenschaftlerinnen, hören trotz ungezählter Fakten, die die weibliche Freiheit vom Naturzwang belegen könnten, nie auf. Die hören nie auf mit der permanenten biologisch-genetischen oder verhaltensbiologischen Suche nach der Geschlechterdifferenz, sondern sie produzieren immer neue Theorien und Studien desgleichen. Vom Alltagsverstand gar nicht zu sprechen, dem die Geschlechterdifferenz sowieso selbstverständlich ist. Genauso wie es nie einen Beweis dagegen geben kann, genauso hat die Unlogik des Geschlechterverhältnisses die Logik der aufklärerischen Vernunft des 18. Jahrhunderts nicht beeindruckt. Mit Logik und Unlogik meine ich das Folgende. In seiner Metaphysik der Sitten, Abschnitt Staatsrecht, hatte Immanuel Kant 1797 sich darüber Gedanken gemacht, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit jemand Staatsbürger sein kann. Und die zentrale Bedingung war Unabhängigkeit von der Willkür anderer. Die personale Abhängigkeit eines Teils des Staatsvolkes, nämlich aufgezählt Gesellen, Dienstboten, Unmündige, alles Frauenzimmer, macht, sagte Kant selbst, die Unterscheidung des aktiven von passiven Staatsbürger notwendig, obgleich der Begriff des Letzteren, schreibt er selber, mit der Erklärung des Begriffs von einem Staatsbürger überhaupt im Widerspruch zu stehen scheint. Mit anderen Worten, einen passiven Staatsbürger kann es nach Kant nicht geben, wenn er nicht den Begriff vom Staatsbürger überhaupt gefährden möchte. Diesen scheinbaren Widerspruch hat er allerdings nicht systematisiert. Er hat lediglich festgestellt, dass von Seiten der Mündigen keine Gesetze erlassen werden dürfen, die es den Unmündigen verunmöglichen würden, ihren Status zu verlassen. Kein Gesetz darf in dieser Argumentation den Frauen prinzipiell den Status vollwertiger Staatsbürgerinnen verwehren, wenn es nicht dem Charakter des Gesetzes überhaupt widersprechen will. Also Ausnahmen darf es nicht geben. Aus der Perspektive des Gesetzes als Prinzip und der reinen Vernunft hätte den Frauen, sozusagen rein logisch betrachtet, keine andere Rolle zukommen dürfen als den Männern. Die Unlogik, dass das aber faktisch trotzdem geschah, hat weder dazu geführt, die Logik zu verwerfen, noch daraus ein politisches Problem zu machen, also mit Ausnahme der genannten Frauenrechtlerinnen und dann der ersten Frauenbewegung. Im Gegenteil konnten beide Seiten, also die Kategorien der Logik auf der einen und die Ausnahmen davon auf der anderen Seite, beide Seiten konnten hervorragend nebeneinander existieren, ohne sich zu stören. Zum Beispiel in der Sphärentrennung von Philosophie oder Staatsrecht einerseits und Kunst andererseits. Wobei Kunst dazu da war, sich mit den Widersprüchen zu befassen, für die es in den Kategorien des logisch vernünftigen Denkens keinen Platz gab. Insofern erfolgt die Bezugnahme der Bürger auf das Geschlecht nicht im Medium der Vernunft, sondern in dem der gefühlten Gewissheiten. Das Geschlechterverhältnis wird repräsentiert nicht in der Wissenschaft von der Biologie, das ist eine wichtige Differenz dann doch von damals zu heute, sondern in der Literatur oder in der Poesie. Also was zunächst am Denken der Aufklärung auffällt, und deswegen arbeite ich an diesem Material entlang, weil einem da so viel auffällt, zum Beispiel dieses, ist der Umstand, dass Weiblichkeit nicht am Körper verhandelt wird, sondern am Geist. Der Geschlechtsunterschied und sein Einfluss auf die organische Natur, lautet etwa ein Titel von Humboldt. Oder eine Formulierung Rousseaus, nach der die Frau, um die Funktionen ihres Geschlechts zu erfüllen, eine bestimmte Körperbeschaffenheit braucht. Also die erwünschte Schwäche der Frau kam nicht aus ihrem Körper, nicht von mangelnder Körperkraft oder von sowas wie Schutzbedürftigkeit rund um eine Geburt, auch nicht von potenzieller Gebärfähigkeit, sondern sie bezeichnete eine Qualität des Geistes. Umgekehrt bedeutete männliche Kraft ebenfalls nicht das, was wir gegenwärtig damit assoziieren. Dass heute diese männliche Kraft in Verbindung gebracht werden kann mit körperlich Arbeitenden, also mit muskelbepackten Handwerkern in blauer Arbeitskleidung und so weiter, oder jederzeit mit Fäusten sich durchsetzen könnenden Helden in Literatur und Film, das ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Keine Zeit davor hat diese fetischisierte Körperkraft gekannt, die aus der Verherrlichung der Fabrikarbeit stammt, nicht aus der Mythologisierung aufklärischer Tugenden. Die aufklärische Tugend des Mannes zielte vielmehr auf die Trennung von körperlicher Arbeit, den fetischisierten Geist, auf den Intellekt, auf geistige Arbeit. Und über diese Geschlechterdifferenz im Geiste spreche ich jetzt und deswegen kommt ein bisschen Erkenntnistheorie, aber ich mache es ganz langsam. Der aufklärerische Geist richtet sich beherrschend auf Natur, findet mit Kant in der Natur jenes Gesetz vor, das auch sein Denken bestimmt und erst zu denken macht. Damit wird das revolutionär neue Verhältnis des Bürgers zur Welt und zu sich selbst ausgesprochen. Als radikal neue Qualität, als Sonnenaufgang, hat Hegel die politische Entsprechung dieses Neuen gefeiert, die Französische Revolution. Mit ihr hat sich der Mensch auf den Kopf, auf den Gedanken gestellt. Hegel über die Aufklärung: Gegen den Glauben auf Autorität ist die Herrschaft des Subjekts durch sich selbst gesetzt worden und die Naturgesetze wurden als das einzig Verbindende des Äußerlichen mit Äußerlichem anerkannt. Die Herrschaft des Subjekts über sich selbst, das bedeutet die Konstituierung des Subjekts überhaupt, heißt, dass alle Autorität nur durch das Denken gelten kann, das Denken sich also selbst bestimmt. Und in dieser Selbstbestimmung liegt die Freiheit. Die Freiheit liegt im Wissen um sich selbst, in der Bestimmung des eigenen Selbst und in Bezug auf die Natur im Wissen um deren Gesetzmäßigkeit. Die Vernunft auch in der Welt wahrzunehmen, schaffte bei den Menschen des 18. Jahrhunderts diesen Eindruck, als würde alles neu geschaffen werden. Also daher kommt dieses Wort Sonnenaufgang. Mit der Entdeckung des Naturgesetzes verliert die Natur ihre Fremdheit, wird unter Kontrolle gebracht und nicht mehr als Bedingendes wahrgenommen. Umgekehrt hat sich das Subjekt ihr gleichgemacht. Wieder Hegel: Die Natur ist nur ein System bekannter und erkannter Gesetze, der Mensch ist zu Hause darin und nur das gilt, worin er zu Hause ist, er ist frei durch die Erkenntnis der Natur. Also der Gedanke schafft sich selbst, der Mensch schafft sich selbst, das beinhaltet das Freiheitsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft. Keine Herkunft, kein Anfang, keine Tradition, nur aktive Selbsttätigkeit des Geistes. Auf der Ebene der einzelnen Individuen heißt die Eigenschaft, sich selber bestimmen zu können, der Wille. Selbstbestimmt, autonom, frei ist nur, wer Willen hat und unter Beweis stellt. Als dynamisiertes Denkgesetz bezeichnet Wille mit Kant das Vermögen, sich der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß selbst zum Handeln zu bestimmen. Und diese Fähigkeit, sich selbst zum Handeln zu bestimmen, ist exakt das Vermögen, das den Frauen abgesprochen wurde. Nur wer über sich selbst gebietet, das Gesetz nicht nur begreift, sondern auch anwendet, ist autonomes Subjekt und damit auch aktiver Staatsbürger. Wenn Schiller geschrieben hat, dass der Wille der Geschlechtscharakter des Menschen ist, meint er damit jener des Mannes. Eine solche Aussage war überhaupt selten, weil bei den Philosophen nur die Frau ein Geschlecht hatte, während der Mann davon frei war. In der Geschichte des menschlichen Denkens, das hat schon Simone de Beauvoir beobachtet, waren Frauen, le sexe, das Geschlecht. Männer haben Willen. Aber weil das männliche Subjekt seinen Subjektstatus längst nicht mit einer einmaligen Demonstration seines Willens beweisen kann, braucht es das, was den verfestigten Willen meint, den Charakter. Einen Charakter schlechthin zu haben, sagt Kant, und es gibt nur einen Charakter oder keinen haben, bedeutet diejenige Eigenschaft des Willens, nach welcher das Subjekt sich selbst an bestimmte praktische Prinzipien bindet, die es sich durch seine eigene Vernunft unabänderlich vorgeschrieben hat. Einen weiblichen Charakter wie einen männlichen in diesem Sinne gibt es nicht, weil sich das Weib nicht an praktische Prinzipien bindet, die es sich durch seine Vernunft selbst vorgeschrieben hat. Die Frau bestimmt sich nicht selbst, sondern wird bestimmt. Mit Kant, der Mann hat Geschmack für sich, die Frauen machen sich selbst zum Gegenstande des Geschmacks für jedermann. Also der Mann charakterisiert sich selbst zum Subjekt und vertrauenswürdigen Bürger, hat seinen Zweck an sich selber. Die Frau ist in Relation jedoch, also die Frau ist in Relation dazu nicht das andere, sondern in den Worten der Genossin Tagel, die bin für anderes. Sie ist auch nicht das Außen der Gesellschaft, sondern so sehr drin, dass sie nicht als Individuum von ihr emanzipiert ist. Es gibt bei Kant allerdings dann doch einen weiblichen Charakter und das ist dann so ein ähnliches Paradox wie das vom passiven Staatsbürger. Denn wenn Charakter aktive Tätigkeit bedeutet, die Frau sich jedoch passiv machen soll, was bestimmt dann ihren Charakter? Darauf gibt er dieselbe Antwort wie alle anderen Aufklärer auch. Das tut die Natur ihres Geschlechts. Der Abschnitt in seiner Anthropologie, den ich hier zitiere, trägt die Überschrift »Der Charakter des Geschlechts«. Streng genommen hat nicht eine einzelne Frau einen Charakter, also verfestigten Willen, also die Fähigkeit zur autonomen Selbstbestimmung, sondern das Geschlecht hat einen Charakter, an dem die Frau teilhat. Wieder interessiert es Kant nicht weiter, dass er damit alle begrifflichen Bestimmungen, die er vorher zum Thema Charakter schlechthin gesagt hat, über Bord wirft. Frauen ergreifen ihren Geschlechtscharakter nicht aktiv, sondern sollen passiv seine Natur das ihrige tun lassen. Ich meine, dass hier ziemlich deutlich wird, dass Natur nicht gleich Natur ist. Weibliche Natur in der Aufklärung etwas anderes meint als Landschaft, Sterne oder Wald. Landschaft, Sterne oder Wald ist nämlich jene Natur, die unter das Naturgesetz fällt, also die, die vorher angesprochen worden ist. Sie wird vom aktiven, selbsttätig denkenden Subjekt qua Erkenntnis ihrer Gesetze beherrscht. Weibliche Natur hingegen liegt jenseits objektivierter Natur, kann im Unterschied zu letzterer gerade nicht bestimmt werden, sondern nur beschrieben, besungen, beschwört oder geglaubt. Politisch formulierte Kant diesen Umstand in einem anderen Zusammenhang, in dem es um Moral und die Natur des Menschen geht. Natur des Menschen, so Kant, heißt so viel als der subjektive Grund des Gebrauchs der Freiheit überhaupt, der vor aller in die Sinne fallenden Tat hergeht. Freiheit ist aber keine mehr, wenn sie einen anderen Grund als sich selber kennt, deswegen heißt es weiter: Der Grund der Annehmung oder Nichtannehmung der Maxime, sich durch Gründe der Moralität zu Handlungen bestimmen oder nicht bestimmen zu lassen, kann kein bloßer Naturtrieb sein, sonst würde der Gebrauch der Freiheit ganz auf Bestimmungen durch Naturursachen zurückgeführt werden können, welches der Freiheit widerspricht. Wenn wir also sagen, und es geht ja um Moral, der Mensch ist von Natur gut oder er ist von Natur böse, so bedeutet das nur so viel als, er enthält einen uns unerforschlichen ersten Grund der Annehmung guter oder böser Maximen und zwar allgemein als Mensch, mithin so, dass dadurch zugleich der Charakter seiner Gattung ausgedrückt wird. Zitat Ende. Für zwei Beobachtungen, finde ich, ist das ein großartiges Zitat. Zum einen, beim Reden über Willen und Charakter des Mannes habe ich vorhin etwas ausgespart, was sich hier aufdrängt. Wie kommen denn die Einzelnen zum Willen? In seiner Anthropologie spricht Kant nur insofern über die Herkunft des Willens, als er sagt, dass er nicht nach und nach erlernbar ist. Also da gibt es so eine Bemerkung in der Art, wer sich vornimmt, ein guter Mensch zu werden, kann es gleich bleiben lassen. Also nicht nach und nach erlernbar, sondern er entsteht durch, wie er sich ausdrückt, eine Explosion. In dem eben genannten Zitat ist das ähnlich vage. Es gibt einen unerforschlichen ersten Grund, der kein Naturtrieb ist. Es ist etwas, worüber man nichts weiß, was man nicht erforschen kann und was trotzdem Natur des Menschen genannt wird. Das ist eine erstaunliche Natur und erste Natur kann damit nicht gemeint sein. denn die wird schon seit einiger Zeit von Kant, vor Kant sehr gut erforscht und mit Kant für restlos erforschbar gehalten. Gemeint ist hier deswegen zweite Natur, gesellschaftliche, und es ist diese Natur, die passive Weiblichkeit sich ergeben lassen soll. Also, Entschuldigung für diese geschraubte Passivkonstruktion, sich ergeben lassen soll, aber herstellen wäre wahrscheinlich ein falsches Wort, weil es Aktivität impliziert. Aber gemeint ist, Frauen sollen gesellschaftliche Natur zu ihrem Recht kommen lassen. Sie sind damit weder Objekt, auch nicht das andere oder Natur im Sinne von zu bearbeitendem Rohstoff. Sie sind, mit Justin Mundey, gar nicht Teil der Subjekt-Objekt-Dialektik, sondern merkwürdig jenseits davon. Also zwar zum Gattungswesen Mensch gehörend, dessen Natur, wie gesagt, also prinzipiell die Selbstbestimmung zur Freiheit ermöglicht, mangelt es ihnen an der aktiven Entscheidung, es auch zu tun, oder besser soll es ihnen mangeln. Das ist die zweite Beobachtung, die sich aus dem Zitat ergibt. Die Gründe für die Annehmung der Maxime sind unerforschlich, aber Maxime müssen angenommen, aktiv getan werden. Die Prädestination zur Freiheit teilen Mann und Frau, aber nur ersterer nimmt Maxime an, gründet einen Charakter, wie das bei Kant heißt, und macht sich damit zum Subjekt. Einem weiblichen Menschen hat die Intention zur Handlung zu fehlen, Einsicht in die Gesetze folgenlos zu bleiben. Weiblichkeit war insofern nicht etwas, das für Natur steht, sondern kam nicht über das hinaus, was vor aller Tat liegt. In diesem und nicht im organischen Sinn heißt Weiblichkeit Natur, weil sie dem zitierten unerforschlichen ersten Grund verhaftet bleibt. Also die größere Naturnähe der Frau, von der bis heute schwadroniert wird, meint nicht Nähe zu Wald und Landschaft, sondern absolute Ferne zu Wald und Landschaft, erst recht in der Gestalt von Holzindustrie und Bergbau. Größere Naturnähe der Frau heißt vielmehr Nähe zu gesellschaftlicher Natur. Die Explosion, mit der bei Kant sich der Wille einstellt, oder mit einem anderen Wort der spontane Impuls, mit dem sich der unerforschliche erste Grund in Aktivität des Subjekts verwandelt, ist was Unwillkürliches. Etwas, das geschieht, ohne dass man sich, insbesondere die Philosophen, darüber im Klaren ist. Es ist die ungeklärte Voraussetzung von Wille, Vernunft, Moral und damit Staat, Recht und Kapital. Erst die Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Ideologie der Aufklärung haben darauf aufmerksam gemacht, was es ist, das die bürgerliche Gesellschaft zur Voraussetzung hat und gleichzeitig nicht in ihren eigenen Begriffen zu fassen bekommt. Die Gewalt ihrer Gründung und Reproduktion. Von dieser Gewalt, um ein Wort Adornos zu zitieren, wird noch in jeder Kindheit etwas wiederholt. Wirft man einen Blick auf diejenige Abteilung des bürgerlichen Denkens, die es zur Aufgabe hat, die Frage danach zu beantworten, wie es anzustellen ist, dass die einzelnen Individuen auch wollen, was sie müssen, also die Pädagogik, dann wird ganz deutlich, wie brutal nicht nur eine, sondern Erziehung überhaupt ist, bis ein Mensch gelernt hat, ich zu sagen. Die Pädagogik hat Kants Explosion ja nicht in den guten Ratschlag an Eltern übersetzt, schlicht abzuwarten, bis eines Tages Knall auf Fall sich der Säugling in einen handelnden, disziplinierten, vernünftigen Bürger verwandelt hat. Explosionsartig vermehrt hat sich im Zeitalter der Aufklärung hingegen die Erziehungsliteratur, und das berühmteste Werk aus ihren Reihen ist heute noch Standardliteratur in der pädagogischen Wissenschaft. Rousseaus Emile oder über die Erziehung. Das ist ein Buch, das den männlichen Säugling und seinen Erzieher vom Moment der Geburt bis zu dem Augenblick, in dem der erwachsene Mann selber Vater wird, begleitet. Rousseau ist Aufklärer und er ist gegen Schläge und brutale Grausamkeit. Dennoch habe sich, seiner Vorstellung nach, der Wille des Kindes aus dem Wunsch nach Überwindung von Mangel zu gründen. Also durch die Erfahrung von Mangel wird das Kind, das ist das Ideal, gezwungen, einen Willen auszubilden, der in dem Vermögen besteht, Stück für Stück der Notwendigkeit fremder Unterstützung zu entkommen, deren Abwesenheit das Kind leidvoll erfährt. Kommt der Zögling dann in die Pubertät, muss er mit Rousseau lernen, seine Leidenschaften zu kontrollieren, wobei nicht die Unterdrückung der Sinnlichkeit das Ziel von erzieherischer Arbeit ist, sondern ihre Indienstnahme. Der Trieb soll sich zu Liebe verwandeln und das bedeutet dann, den vollständigen Mann zu schaffen. In der Liebe bezieht sich der mit sich selbst identische Mann mit Willen und Charakter auf den unerforschlichen Grund seiner Identität. Die dazugehörige Institution heißt Ehe, weshalb der erwachsene Mann Emil am Ende des Buches eine idealtypische Frau, Sophie, heiratet und Vater wird. Formuliert ist das Buch als ein Programm zur Bildung von Harmonie zwischen Autonomie und Abhängigkeit des männlichen bürgerlichen Subjekts. Weil selbst wenn es sich zum Charakter verfestigt, kann der Mann seines Willens nicht sicher sein. Abgesehen davon, dass die Selbstherrlichkeit des einzelnen Willens durch zwei Kräfte relativiert wird, also die jeweiligen Willen der anderen, Konkurrenz, und die Abhängigkeit vom gesellschaftlichen Ganzen. Der Mann, so der permanenten narzisstischen Kränkung seines unabhängigen Ichs ausgesetzt, sucht an der Frau, diese Kränkung zu lindern. Die Liebe zur Frau, meinen Zeitgenossen Kants zu zitieren, einen gewissen Pockels, söhnt den Mann, Zitat, mit der undankbaren Welt wieder aus, wenn sie in sein finsteres, von allen Seiten bestürmtes Gemüt neue Strahlen der Hoffnung leitet, ihm ein neues, emporstrebendes Kraftgefühl erweckt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Teil hier. Dem Mann kommt die Kraft zu, der Frau sie ins Werk zu setzen, zu erneuern, zu reproduzieren, ein neues Kraftgefühl zu erwecken. Wie stellen sich die Bürger die Frau vor, die das möglich machen kann? Wie die Erziehung des Mädchens zu Frau Sophie auszusehen hat, reduzierte Rousseau auf einen einzigen Grundsatz: Bewahrung ihrer Natürlichkeit. Das bedeutete keinesfalls, das weibliche Kind einfach dumm und abhängig zu halten, sondern es bedeutete, ihm beizubringen, nicht selbst zu handeln, sondern andere für es handeln zu lassen. So. Selbstverständlich lernte auch die Frau der bürgerlichen Gesellschaft die Prinzipien der Naturwissenschaft kennen und verstehen, aber sie lernte nicht, sie auch anzuwenden. Also nicht die Erlangung bestimmten Wissens ist den Frauen untersagt worden, eher die Einübung eines bestimmten Bezugs auf die Gegenstände des Wissens, nämlich jener, der ihre Beherrschung erlaubt. Und für diese ausgesprochen künstlich hergestellte Natürlichkeit fehlten Rousseau wie den anderen Aufklärern präzise Begriffe. In jedem Fall bewahren soll das Verb einen Zustand, den der Mann in seiner Kindheit zu überwinden angehalten wird. Diese solche Art kindliche Verfassung des Weibes, das klug, aber nicht tatkräftig, wissend, aber nicht handelnd zu sein hatte, hält dem Mann gegenüber die Erinnerungen einen Naturzustand wach, der dazu auffordert, ihn zu überwinden. Oder in den Worten von Cornelia Klinger, insofern als die familiale Privatsphäre für den unhistorischen Naturzustand und die Macht der Überlieferung als Ursprung und Herkunft steht, erscheint die Frau als unberührt vom Prozess der Modernisierung, vom Fortschritt, ja vom historischen Wandel, von Geschichte überhaupt. Die Ehe, also das war Klingers Beobachtung, die Ehe wurde so zu permanenten Demonstrationen gelungener Selbst- wie Naturbeherrschung des Mannes. Die menschmännliche Subjektivität und der Schein ihrer Autonomie reproduziert sich am ewig natürlichen Weiblichen als scheinbar immer schon Dagewesenen. Im Anschauen und Besitz dieses zum Ewigen Gemachten gelingt das bürgerliche Selbstbewusstsein, reproduziert sich die Kraft des Mannes als sein Vermögen zu produktiver Tätigkeit, das als abstrakte Voraussetzung des Subjekts wie der Gesellschaft erscheint. Die weibliche Natur, wie es bei Kant heißt, ist zwar unerforschlich, also das ändert sich dann im 19. Jahrhundert mit der Wissenschaft vom Leben, ist zwar unerforschlich, hat aber ein klar angehbares Ziel, nämlich die Erhaltung der Gattung oder die Erhaltung der Art. Und das lässt sich übersetzen, denke ich, mit die Erhaltung, die Verewigung der Grundlagen bürgerlicher Herrschaft, auf der das autonome Ich des einzelnen Bürgers gründet. Also jedes Mal, wenn ich was von der Erhaltung der Gattung lese, in abgewandelten Formen heute das Schicksal der Menschheit oder also noch schlimmer die Zukunft unseres Planeten oder so, bin ich erstaunt. Also warum sollte man sich darum kümmern, was nach dem eigenen Ableben geschieht? Wem ist die Erhaltung der Gattung wichtig? Dem oder der, die sich ums gesellschaftliche Ganze sorgen. Das ist aber nicht einfach eine politische Position, die man haben oder lassen kann, sondern es geht um ein bestimmtes Verhältnis der Einzelnen zu sich selbst und damit zugleich zum Ganzen, sozusagen zum Ganzen in sich. In einem anderen Vortrag habe ich die Überschrift eines Kurzfilmwettbewerbs zitiert, den eine ganz besonders ums Ganze besorgte Initiative von Bürgern und Bürgerinnen namens Aktion Gemeinsinn e.V. ins Leben gerufen hat. Und diese Überschrift passt auch hier ganz gut, um zu zeigen, was ich meine. Also dieser Wettbewerbstitel lautete, ist circa 2 Jahre alt, glaube ich, Mach dich unsterblich, werde Vater. Im Geschlechterverhältnis, also das ist die These von dem, was ich hier entwickle, macht die bürgerliche Gesellschaft ihre eigenen Voraussetzungen vergessen und mythologisiert sie zugleich. Sie reproduziert sich am Weiblichen als dem vermeintlich Ewigen, verlängert sich zeitlich in Vergangenheit und Zukunft. Das Geschlechterverhältnis macht es dem Bürger möglich zu sagen, alles, was vor mir war, hat zu mir hingeführt und nach mir wird nichts mehr kommen. Und solange sich das bürgerliche Subjekt reproduziert, also ich erlaube mir auch hier kurz die Differenzen zwischen 1800 und 2011 für einen Moment zu übersehen, bringt es etwas hervor, woran es sich reproduzieren kann. Aus dieser Perspektive auf die Genese von Geschlecht kommt die Wahl des Vortragstitels unter Wiederholungszwang. Was sich zwanghaft wiederholt, ist nicht nur die Produktion von Subjektivität, sondern auch das zentrale Moment feministischer Kritik an deren Folgen. Ich glaube, man erfasst davon nichts, wenn man sich den Standpunkt der Logik zu eigen macht. Damit meine ich ungefähr das. Also es gibt dazu ein Pendant in der linken Argumentation seit den 70er Jahren. Das geht so, dem Kapital sei es doch egal, wer für es arbeitet, vom Kapital her betrachtet ist das Geschlechterverhältnis unnötig. Zum Beispiel in einer Textsammlung der jungen Linken zur Sexismuskritik heißt es, aber so sehr solche sexistische Politik auch zu kritisieren ist, das Geschlechterverhältnis als Verhältnis zwischen Ungleichen ist für das reibungslose Funktionieren des Kapitalismus nicht zwingend notwendig. Zitat Ende. Also leider hat das dem Kapitalismus noch niemand erklärt. Der Satz der jungen Linken stimmt nur aus der Perspektive des Kapitals gesprochen. Allerdings wird so aus dem automatischen Subjekt, das die realen Subjekte zur Voraussetzung hat, ein tatsächliches, beziehungsweise bleibt der Schein seiner Autonomie unbefragt. Oder an einem anderen Satz, der lautet, die wirtschaftliche Entwicklung hat die frühe Hausarbeiterfrau heute wirtschaftlich bedeutungslos gemacht. Der Satz ist gesprochen worden auf der 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen 1910, also auf derselben, auf der auch die Organisation eines Frauentages beschlossen worden ist. Und wenn da nicht Hausarbeiterfrau stehen würde, sondern Hausfrau, dann könnte das aus irgendeinem ganz beliebigen soziologischen Werk zwischen 1910 und heute stehen. Die Hausfrau schien seit Anbeginn der bürgerlichen Gesellschaft an wirtschaftlich bedeutungslos. Ginge es nur nach dem Wert, kommentiert Justin Mandel diese Haltung, gäbe es nach der gleichen Logik nichts zu zeigen, nach der jede Menge linke Theoretikerinnen die Universalität von Wert und Kapital immer wieder als Beleg dafür herangezogen haben, dass das Patriarchat historisch überholt ist. Die Kritik am Kapitalverhältnis, denke ich, muss aber den Schein der Logik, das heißt seine Selbsttätigkeit, angreifen und damit sagen, der Wert kennt Voraussetzungen, analog zu, das bürgerliche Subjekt kennt Voraussetzungen, die es in seinem Werdegang vergessen macht. Wer dem Feminismus, der genau daran Kritik übt, vorwirft, keine ordentlich kohärente Theorie zu entwickeln, das gibt es auch häufig den Vorwurf, vergisst, dass er qua Gegenstand notwendig parteilich und damit partikular ist. Feminismus kann kein System sein und auch keine Wissenschaft. Also über die möglichen weiblichen Erfahrungen habe ich hier bis jetzt ja nicht gesprochen, nur über die Repräsentationen des Weiblichen. Über die Repräsentation des Weiblichen in Literatur und also seltener in Philosophie, weil sie da nicht so häufig vorkommen, zu sprechen, hat den Nachteil, sich nicht mit tatsächlicher, also nicht über tatsächliche weibliche Realität zu reden. Weiblichkeit hat den Job, Natur sich ergeben zu lassen, ist aber nicht Natur. Und diese alles entscheidende Differenz beobachtet jede Frau ohnehin an sich selber. Oder mit Ruth Klügers Worten aus ihrem Buch Frauen lesen anders. Kein Mädchen identifiziert sich mit der Prinzessin in einer Geschichte, sondern doch mit dem Prinzen, jedenfalls mit dem handelnden Mann. Also, fast unnötig zu wiederholen, ne? Keine Frau ist tatsächlich einfühlender, friedlicher, menschlicher, weniger klug oder weniger stark. Sie hat das anzunehmen und das zu werden, ohne es wirklich zu werden. Und es reicht, wenn sie es glaubt zu sein und die Welt das ebenfalls glaubt. Tatsache ist, dass das Bild von Weiblichkeit und die realen Frauen nicht übereinstimmen und feministische Kritik sollte das berücksichtigen. Feministische Kritik sollte ebenfalls berücksichtigen, dass der Verstand zwischen den Varianten Determinismus des Geschlechts und Freiheit zum Geschlecht Ping-Pong spielt. Also die politische Entsprechung dieser beiden Varianten lautet, Frauen sind Opfer versus Frauen machen sich selbst zum Opfer. Also letzteres, sich selber machen, ist zwar ein Freiheitsgewinn, bezeichnet aber letztlich nur den selbstbestimmten Vollzug des weiblichen Geschlechtscharakters, wie in und seit der zweiten Frauenbewegung festgestellt. Es gibt, um Kant zu paraphrasieren, ein Interesse des männlich Allgemeinen an diesem Widerstreit. Also beide Betrachtungsweisen, das weibliche Geschlecht komme unabänderlich von irgendwoher, Gott, Natur, Gene, egal, und das weibliche Geschlecht wird veränderlich von irgendwas, Erziehung, Mütter, Schule, Gesellschaft, gemacht, konstruiert, führen damit zum gleichen Ergebnis. Sie schließen sich nicht aus. Sie sind Alternativen des Gleichen, weil das Unabänderliche, die Natur der Gesellschaft, ohnehin immer schon gemacht, also veränderlich war. Am Vergangenen muss etwas Gegenwärtiges sein, sonst hätte sich das eine aus dem anderen nicht entwickeln können. Also soweit so allgemein. Olympe de Gouges und Mitstreiterinnen im 18. Jahrhundert mussten, um ihre Forderungen zu begründen, zeigen, dass sie keineswegs derart unverantwortlich, moralisch zweifelhaft und vor allem ihres Verstandes nicht mächtig waren, wie es ihnen die Gesellschaft, Männer, aber natürlich auch Frauen, unterstellte. Sie mussten mit anderen Worten beweisen, dass die Freiheit von Natur für sie genauso gilt, erkämpft und erhalten werden kann. Also von dieser doppelten Anstrengung, nämlich zu beweisen, dass auch sie vernünftig sind und ihren Verstand anwenden könnten, zeugt heute, denke ich, die weibliche Erfahrung, dass eine Frau im Job mehr und perfekter leisten muss als ein Mann, um die Karriereleiter überhaupt nur ansatzweise erklettern zu können. Und zwar nicht nur immer noch zeigen muss, dass sie frei von weiblicher Schwäche ist, als ob sich das in näherer oder fernerer Zukunft aufhören würde, sondern immer wieder zeigen muss, dass sie über dieselben Fähigkeiten wie ein Mann verfügt. Von unseren weiblichen Vorfahren unterscheidet uns in dieser Hinsicht nur der Kontext, gegenüber dem zu beweisen ist, dass wir können. Ich glaube, das ist der Grund dafür, dass beim Lesen dieser Texte, obwohl die sehr alt sind und wie gesagt, alle Forderungen der Olympe de Gouges mittlerweile erfüllt sind, dass sich beim Lesen dieser Texte nicht der Eindruck einstellt, dass sie von was handeln, was vergangen im Sinne von abgeschlossen ist. Das spricht nicht gegen die Wahrnehmung und Würdigung der Erfolge von erster wie zweiter Frauenbewegung, sondern ich finde, es erklärt, wieso eine neuerliche notwendig wäre. Danke. Zurück auf FSK 93,0. Das war der erste Teil der Intros-Veranstaltungsreihe im Centro Soziale zur Kritik des Geschlechterverhältnisses von Karina Kurecki. Diesen Vortrag könnt ihr auch nochmal online nachhören, demnächst auf freie-radios.net. Die Intros-Veranstaltungsreihe wird jeden zweiten Dienstag im Monat fortgesetzt, am 12.04. mit Kritik des Rassismus, danach gibt es noch Kritik des Antisemitismus, Kritik der Religion und Kritik des Staates. Nähere Infos gibt es immer unter intros.blogsport.eu. Und wie gesagt, die zweite Veranstaltung der Intros-Reihe wird am Dienstag, den 12.04. um 19 Uhr im Centro Soziale stattfinden und es wird sich um die Kritik des Rassismus drehen. In der Veranstaltungsankündigung heißt es: Unter Rassismus können vollkommen unterschiedliche Phänomene gefasst werden. Ungleiche Rechte von Eingewanderten, Apartheid, das Sterbenlassen vor den Grenzen Europas und exterritoriale Gebiete am Frankfurter Flughafen. Völkischer Nationalismus, die überproportionale Zuweisung von Migrantenkindern auf Haupt- und Förderschulen, das Weißsein deutscher linker Zusammenhänge, Sklaverei, abwertende Begrifflichkeiten für Personen und deren Lebenswelten, der Multikulturalismus als Staatsmodell, die Entstehung einer breiten deutschen Mittelschicht über den Gastarbeitern, physische Gewalt von Neonazis und diese Reihe lässt sich beliebig fortsetzen. In Deutschland aber entwickelte sich eine Kritik des Rassismus erst sehr spät und gegen große Widerstände in den 90er Jahren, meist in Orientierung an der englischsprachigen und französischsprachigen Theoriebildung und oder in Anlehnung an andere Konzepte wie die Kritik des Antisemitismus. Vorherrschend ist aber immer noch, auch in linken Publikationen, das Konzept der Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit sowie der Vorurteilsforschung. In dem Vortrag geht es darum, verschiedene Begriffe und Zugänge vorzustellen. Rosa Fava wird eben dies tun. Sie lebt in Hamburg und ist unter anderem im Arbeitskreis Distomo für die Entschädigung von NS-Opfern aktiv.